nicht einfach ab. Schalt den Radio an. Schalt den Radio an. Schalt den Radio an. Schalt den Radio an. Ob du unterwegs bist, ob zu Hause, was immer auch geschieht, du bist dabei. Schalt den Radio ein. Schalt den Radio ein. Schalt den Radio ein. Schalt den Radio ein. Und gönn dir einen Urlaub von der Welt. Schalt den Radio ein. Und tu, was dir gefällt. Schließ die Augen, hör zu. Hör wieder mal in Ruhe Radio. So viel Zeit muss sein. So viel Zeit muss sein. Schalt den Radio ein. Von Kunst ist nichts geblieben, weil auf Anspruch niemand Anspruch stellt. Schalt den Radio ein. Schalt den Radio ein. Schalt den Radio ein. Tausend Melodien zum Verlieben, gut bewacht und Duft der weiten Welt. Schalt den Radio ein. Schalt den Radio ein. Schalt den Radio ein. Schalt den Radio ein. Und gönn dir einen Urlaub von der Welt. Schalt den und tu, was dir gefällt. Schließ die Augen, hör zu. Hör wieder mal in Ruhe Radio. So viel Zeit muss sein. So viel Zeit muss sein. Schalt den Radio ein. Schalt den Radio ein. Und gönn dir einen Urlaub von der Welt. Schalt den Radio ein. Und tu, was dir gefällt. Werbung.